Grünen, spazieren im Grünen, geh nicht mit ihnen, das hat keinen Zweck. Bei welcher ruhst du, mit welcher schmust du, am besten tust du, du gehst gleich weg. Wenn du die eine küsst als Kenner vom Fach, steigt dir gleich die andere aufs Dach. Denn zwei Blondinen spazieren im Grünen, geh nicht mit ihnen, sonst